to Al-Qaeda. Their scientists warned of Americans. People don't understand. You kill a million people. It is too late to stop Iran's nuclear program. Herr Bentsch, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass wir heute relativ kurz nach dem 20. Jahrestag des Todes von Uwe Barschel uns über dieses Thema unterhalten können. Hat denn die Berichterstattung über den 20. Jahrestag ein bisschen Licht in das Dunkel bringen können? Licht ins Dunkel der Affäre hat sie sicherlich gebracht. Gleichzeitig haben sich die Schatten verstärkt, also auch eine Zunahme an Dunkelheit. 20 Jahre nach dem Tod von Genf lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass der Titel der Doppelmord an Uwe Barschel für das Buch, das ich vor einem Jahr schon geschrieben habe, nicht schlecht gewählt war. In der Tat, Barschel ist in Genf ermordet worden und es gab außer dem physischen Mord den Rufmord an dem Politiker Uwe Barschel, der schon vor seinem Tod eingesetzt hat und der im Grunde bis heute anhält. Nun ist ja Uwe Barschel im Grunde genommen sowas wie ein Senkrechtstarter in der deutschen Politik gewesen. Er ist ja sogar als Nachfolger damals von Helmut Kohl gehandelt worden. Wie kam es zu einer Entwicklung, dass aus einem Politik-Darling, um es mal so salopp zu formulieren, dann nachher ein Politiker wurde, auf den alle gezeigt haben, und zwar negativ? Ja, man kann sich nur darüber wundern, wie schnell so etwas wie politische Freundschaft gegen Null tendiert oder sogar umschlägt in blanken Hass. Barschel ist in der Tat ja wie ein junger Gott in der Politik reüssiert. Er war überall, wo er antrat, der Jüngste. Er hatte das Zeug, jede Wahl zu gewinnen. Und in der Tat, er wurde als Kanzlerkandidat in der Union gehandelt, als ein möglicher Nachfolger damals von Helmut Kohl. Und er fiel dann in einer rasanten Weise in Ungnade, man muss schon sagen, in der gesamten Politik, die für sich genommen schon etwas Erschreckendes hatte. Er wurde ja bekanntlich von der politischen Bühne geräumt durch den Ausgang einer Wahl in Schleswig-Holstein, nämlich der Landtagswahl 1987. Diese Wahl, wir werden vielleicht Gelegenheit haben, ein bisschen darüber noch zu sprechen, über die Hintergründe, die Vorgänge, die da passierten. In dieser Wahl entschied sich das politische Schicksal von Barschel, der ja dann als Ministerpräsident zurücktrat und damit aber nicht genug. Barschel sollte nicht nur von der politischen Bühne geräumt werden, sondern er musste verschwinden. Er musste im existenziellen Sinne beiseite geschafft werden. Jetzt gehen wir noch vielleicht ein Stück zurück. Es gibt ja vor der Wahl und vor der ganzen sogenannten Waterkant-Affäre, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, gibt es ja ein Ereignis, das man möglicherweise heute auch in einem etwas anderen Licht sehen muss, nämlich dieser berühmte Flugzeugabsturz, den er ja nur sehr knapp überlebt hat. Ist das quasi schon der erste Versuch gewesen, sich jemanden zu entledigen? Also zum Licht, das diese Affäre 20 Jahre nach dem Tode gebracht hat, gehört sicherlich auch, dass diese Ereignisse lange vor dem Tod von Barschel heute wieder ein Thema geworden sind. Tatsächlich passierte ja am 31. Mai 1987, eigentlich bevor der Wahlkampf so richtig losging, dieser denkwürdige Absturz in Lübeck-Blankensee. Barschel kam aus Bonn von einem Gespräch mit Helmut Kohl und seine Cessna stürzte dann ab, streifte einen Mast, der denkwürdigerweise viel zu hoch in die Anflugbahn ragte. Der Pilot, ein sehr erfahrener Pilot, der im Übrigen auch den Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein sehr häufig flog, der Pilot Michael Heise sagte noch, er schrie die Worte "Dim the lights, dim the lights". Wen er damit gemeint hat, ist klar. Er meinte damit die Tower-Besatzung, die verantwortlich dafür war, dass ihm das Licht so in die Augen stach, dass es ihn blendete, dass er den Mast also nicht sah, ganz offensichtlich. Sonst hätte er ihn nicht gestreift. Das Flugzeug krachte zu Boden. Er war der Einzige, der wie durch ein Wunder, Marshall war der Einzige, der wie durch ein Wunder dann überlebt hat. Alle anderen starben, die Piloten sofort und der Personenschützer wenig später. Das Ganze wurde bezeichnenderweise als Unfall bezeichnet, obwohl vieles dafür sprach, dass es kein Unfall war, sondern ein Attentat. Schon die Umstände, die auf dem Flughafen selber, sprachen dringend eindeutig dafür und hätten eine gründliche Untersuchung dieses Ereignisses erforderlich gemacht. Das geschah mitnichten. Selbst die Augenzeugen dieses Unfalls sind nicht einmal von Staatsanwaltschaft oder Polizei verhört worden. Es hat keine Vernehmung gegeben, nicht die flüchtigste Vernehmung gegeben. Und der denkwürdige Umstand, dass dieser Mast in den Luftraum, in den Anflugraum ragte, der ist niemals überhaupt nur erwähnt worden. Diese Dinge gehören natürlich zur gründlichen Recherche und selbstverständlich habe ich sie in meinem Buch erwähnt. Und jetzt ist natürlich sehr bezeichnend, die Tatsache, dass Marshall wirklich starb in Genf, lässt natürlich diesen Absturz oder diesen Unfall, den sogenannten, in völlig neuem Licht erscheinen. Mehr als das aber. Es gibt eine Zeugin, die hat sich später gemeldet. Und sie hat ausgesagt bei der Staatsanwaltschaft, dass sie Augen- und Ohrenzeugin eines Gespräches geworden ist, bei dem der Mord an Marshall schon im Frühjahr, schon vorher, also am 31. Mai war der Absturz, schon im März hat es dieses Gespräch gegeben und das hat eine durchweg glaubwürdige Zeugin auch ausgesagt, in allen Einzelheiten bestätigt, das Gespräch darüber, dass es einen Mordauftrag gegeben hat. Wenn man das jetzt unterstellt, dass das alles so ist, führt das ja automatisch zu der Frage, wem hat denn Uwe Barschel so fulminant auf die Zehen getreten, dass er schlicht und ergreifend nur noch beseitigt in der brutalsten Form dieser Bedeutung dieses Wortes werden musste. Wem hat er so vor das Schienbein getreten, dass man ihn hat ermorden wollen? Was waren die Hintergründe? Ich komme noch mal auf Ihre Frage zurück. Barschel gehörte ganz sicherlich zum politischen Establishment. Ja? Wer sonst, wenn nicht die maßgeblichen Bundespolitiker und die Ministerpräsidenten der Länder? Der Hoffnungsträger, der war er schlechthin in der Union. Ja, was ist passiert? Weshalb wurde er von einem Tag auf den anderen zu einem so gefährlichen Risiko? Und die Antwort ist in einem Wort, es waren Waffengeschäfte, von denen Marshall erfahren hat und die er nicht für sich behalten wollte, sondern die er abstellen wollte, weil sie im hohen Grade illegal waren. Es waren Waffengeschäfte, die von seinem Land Schleswig-Holstein aus betrieben worden sind, ohne sein Wissen und hinter seinem Rücken. Waffengeschäfte, die während seiner Zeit eingefädelt wurden, oder waren es Waffengeschäfte, die er in Anführungsstriche quasi geerbt hatte? Ja, so kann man es wirklich sagen. Er hat diese Waffengeschäfte wohl geerbt. Er wurde ja 1982, als sein Vorgänger Finanzminister in Bonn wurde, selber Ministerpräsident. Unverhofft für viele, so unverhofft wie Kohl damals 82 die Wahl gewonnen hat und sein Kabinett zusammenstellte. Übrigens damals, es gibt Anzeichen dafür, dass Helmut Kohl als Finanzminister eigentlich Uwe Barschel wollte, den jungen Strahlemann und den aufstrebenden Politiker. Und er hat dann aber aus Gründen der Anciennität oder Seniorität Stoltenberg, den Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, geholt, woraufhin Barschel seine Nachfolge antrat. Ein Großteil der Geschäfte und ganz konkret eines, das Südafrika betraf, war längst eingestielt und unterwegs. Nämlich ein Waffengeschäft mit dem verbotenen Apartheidsregime in Südafrika. U-Boote waren dem Apartheidsstaat versprochen worden, die zunächst in Form von Blaupausen, dann aber auch als Hardware geliefert werden sollten. Warschel erfuhr davon im Jahre 1986. Im November 1986 gab es eine denkwürdige Szene im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Damals hat Warschel von einem Journalisten aus Schleswig-Holstein erfahren, dass heimlich hinter seinem Rücken von der Kieler Werft HDW diese U-Boote für Südafrika gefertigt werden sollten. Und er hat laut Protest eingelegt, öffentlich nachzulesen im Protokoll des Schleswig-Holsteinischen Landtags, wo er sagt, er distanziere sich ausdrücklich vom legalen Teil und vom illegalen Teil dieses Geschäftes. So Barschels Worte damals, die auch damals überall in den Zeitungen zu lesen waren. Gleichwohl, um jetzt mal einen Zeitsprung zu wagen, findet es heute eine Zeitschrift wie Stern passend zu behaupten, Barschel sei der Organisator dieser Waffengeschäfte gewesen und deshalb hätte Barschel von der Bühne geräumt werden müssen und sei ermordet worden. Das ist also eine so kühne Behauptung, dass einem eigentlich der Mund und offen stehen bleiben muss vor Sprachlosigkeit. Nun, Barschel hat protestiert gegen dieses Waffengeschäft. Er wollte es beenden. Er wollte es nicht zulassen, dass das fortgesetzt wird. Übrigens wurden damit das Grundgesetz gebrochen, alle einschlägigen deutschen Gesetze und die UN-Embargo-Bestimmungen im Übrigen auch. War das jetzt das einzige Waffengeschäft, um das es im Zusammenhang mit dem Thema Barschel oder Thema Stoltenberg ging? Oder gab es noch weitere, die eine Rolle gespielt haben? Es war nicht das einzige Waffengeschäft. Man hat Schleswig-Holstein nach gerade als Waffenschmiede bezeichnet. Nun, mag das übertrieben sein. Viele Rüstungsbetriebe in anderen Ländern sind genauso waffenintensiv wie die Betriebe in Schleswig-Holstein. Aber, und jetzt komme ich zurück auf eine Veröffentlichung, die liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück. Damals hat ein israelischer Agent namens Viktor Ostrowski dem Mossad, dem israelischen Geheimdienst, den Rücken gekehrt aus Abscheu und aus Gründen des Gewissens. Er konnte diese Dinge nicht mehr mitmachen, die ihm vom Mossad abgefordert wurden. Und er hat ein Buch geschrieben, Geheimakte Mossad, die verbotenen, die schmutzigen Geschäfte des israelischen Geheimdienstes. Darin beschreibt er sehr eingehend, welche Art Waffengeschäfte von Schleswig-Holstein aus sonst noch gelaufen sind. Und das waren insbesondere Lieferungen von Waffen, von Flugzeugen, Elektronikteilen, die den Krieg, der damals zwischen Irak und Iran seit 1980 tobte, diesen Krieg zu füttern mit Waffen und möglichst lange am Leben zu erhalten, war der Zweck der Lieferungen. Es handelte sich um Waffen aus israelischen Beständen, US-amerikanischer Herkunft, die aus naheliegenden Gründen nicht von Israel direkt an den Iran geliefert werden konnten und aus Gründen der Camouflage über Nordeuropa geliefert worden sind. Zunächst nämlich über Dänemark. Und dort haben sich die Gewerkschaften geweigert, als sie mitkriegten, um welch brisantes Material es sich handelt, woraufhin dann die Waffen von Schleswig-Holstein aus in den Iran geschippert worden sind, mit dänischen Transportschiffen im Übrigen. Nun ja, das, und so beschreibt es Ostrowski, hat Barschel auch mehr oder weniger zufällig erfahren. Zufällig, er hatte natürlich seine engen Verbindungen, insbesondere über einen Staatssekretär im Innenministerium, der sein Vertrauter war. Und der ihm die Dinge, die da vor sich gingen, auch enthüllt hat. Aber muss ich das so vorstellen, dass die all diese Aktivitäten nach Ihren Recherchen eingestielt und geplant wurden, dann auch vorbereitet wurden und auch zum Teil schon durchgeführt wurden, während der Zeit Stoltenbergs als Ministerpräsident? Also ich kann Stoltenberg persönlich und auch in seiner Amtszeit dafür nicht unbedingt haftbar machen. Aber diese Waffengeschäfte haben ja in der Bundesrepublik sowieso seit langem Tradition. deutsche Waffenlieferungen im amerikanischen Auftrag oder auch im israelischen Auftrag sind gang und gäbe. Sie gehören zur Geschichte der Bundesrepublik seit den 50er Jahren praktisch dazu. Und aus Schleswig-Holstein sind diese Waffen geliefert worden in einer Zeit, in der Barschel noch nicht als Ministerpräsident in Amt und Würden war. Und er hat eben diesen permanenten Bruch, schweren Gesetzesbruch, nicht weiter mittragen wollen, sondern er hat dagegen protestiert. Also man muss sich das so vorstellen, dass all diese Waffenlieferungen stattgefunden haben in der Zeit, bevor Barschel in Amt und Würden als Ministerpräsident kam. Also während der Zeit eigentlich seines Vorgängers. Ja, die exakte zeitliche Zuordnung, wann beginnen, das lässt sich für mich jedenfalls mit meinen Mitteln so nicht nachvollziehen. Klar ist nur, dass die Bundesrepublik Deutschland eine jahrzehntelange Tradition hat in der Ausführung von Waffengeschäften im amerikanischen Auftrag und auf Wunsch der Amerikaner und der Israelis. Und diese Waffengeschäfte sind nicht nur aus Schleswig-Holstein, sondern sind aus vielen Ländern immer wieder in Kriegs- und Krisengebiete erfolgt. Also mit einem klaren Verstoß gegen das sogenannte Kriegswaffenkontrollgesetz. Gegen Kriegswaffenkontrollgesetz, außerdem Verstoß gegen das Grundgesetz und gegen die einschlägigen Embargo-Bestimmungen der Vereinten Nationen. Jetzt sprachen Sie an, diesen Disput oder diese Auseinandersetzung, die Barschel mit Stoltenberg im schleswig-holsteinischen Landtag hatte. Wie hat denn Stoltenberg auf die Position und auf die Vorhaltungen oder die Distanzierung von Barschel reagiert? Ja. Im Landtag, der Disput fand nicht in Anwesenheit von Stoltenberg statt, sondern Barschel hat sich im Landtag in dieser Form, in der ich sagte, sehr eindeutig und provokant erklärt. Das war natürlich eine Herausforderung an Stoltenberg. Und als die sich das nächste Mal sahen, dann hat die Bude gewackelt. Ja? Durch die Türen, die Doppeltüren hindurch, war dieser Krach zu hören. Stoltenberg hat darauf reagiert, auf den Vorwurf Barschels, dass er nicht informiert worden sei. Hat Stoltenberg kühl reagiert, das sei nicht erforderlich, sondern der Bund sei auch Großaktionär bei Howaldtswerke Deutsche Werft, also HDW, und deshalb hätte die Information von ihm aus gar nicht erfolgen müssen. Das ist natürlich eine formale Erklärung gewesen, die im Übrigen das Vertrauen zwischen dem Vorgänger Stoltenberg und dem Ministerpräsidenten Barschel eindeutig zerstört hat. Nun ja, wir kommen zu den Waffengeschäften zurück. Die sind, was das Südafrika-U-Boot-Geschäft anlangt, klar der Recherche zugänglich und sie sind gegen den Protest von Barschel erfolgt. Hinterher allerdings sollte Barschel dieses Geschäft wiederum decken und auf seine Kappe nehmen, was er abgelehnt hat. Das war ein anderer Grund, weshalb er aus der Gemeinschaft der Etablierten in der Politik fiel und weshalb er dann schließlich, also als er in dieser Frage ganz hart und stur blieb, schließlich zum Abschuss freigegeben wurde. Wie kann man sich das eigentlich erklären, gerade jetzt nach zwei Jahrzehnten, dass ein Gros der Berichterstattung um diese Ereignisse im Grunde genommen Uwe Barschel als den Waffenhändler präsentieren und als denjenigen, der illegale Waffengeschäfte angeleiert, durchgeführt, mit der DDR irgendwelche Kungelgeschäfte gemacht hat. Also das Bild in der öffentlichen Präsentation ist genau das Gegenteil von dem, was Sie jetzt entwerfen oder was Sie recherchiert haben. In Teilen der öffentlichen Präsentation in den Medien haben Sie vollkommen recht, ist es so, wahrscheinlich sogar in der Mehrheit. Es ist immer wieder der Eindruck erweckt worden, oder ist der Versuch, ins Zwielicht zu rücken. Und das hat man getan, unter anderem mit dem Vorwurf, Barschel selber sei in Waffengeschäfte verstrickt gewesen. Barschel ist Notar gewesen. Er hat das eine oder andere Geschäft notariell beglaubigt. Und darunter war auch ein LKW-Geschäft zum Beispiel, das mit Libyen getätigt worden ist. Daraus hat er kein striktes Geheimnis gemacht, sondern das hat der Fraktionsgeschäftsführer Kollegen, zur damaligen Zeit war er das in Schleswig-Holstein, auch mitgeteilt. Sogar so ein bisschen im Brustton seiner eigenen Wichtigkeit, dass er also große Geschäfte als Notar verbirgt oder besiegelt. Also er war ein Politiker, der in manche dieser Vorgänge durchaus auch mit einbezogen war. Aber er war bestrebt, die Grenze, die das Gesetz zog, auch einzuhalten. Und deshalb war er nicht bereit, diese illegalen Geschäfte, die schwere Gesetzesbrüche bedeuten, auch mitzutragen. Sondern dagegen hat er protestiert. Wenn man so will, musste Barschel aus dem Wege geräumt werden, weil er für diese Art politische Geschäfte, die man von ihm erwartete, zu anständig gewesen ist. Dass er jetzt in ein anderes Licht getaucht wird, das ist die perfide Kehrseite der gleichen Medaille. Aber wenn wir uns fragen, wer betreibt die Geschäfte der Desinformation, dann fällt die Antwort eigentlich nicht sehr schwer. Jetzt gibt es ja unabhängig von den Ereignissen um das Thema Waffengeschäft, gibt es ja noch ein weiteres großes Kapitel, was mit Uwe Barschel verbunden wird. Das ist im Grunde genommen die ganze Wahlkampfaktion gegen Björn Engholm. Was sind da die Ergebnisse Ihrer Recherchen? Ist er derjenige, der in einer sehr deutsamen Pressekonferenz gelogen hat, der eine Schmutzkampagne gegen seinen Widersacher Björn Engholm von der SPD losgetreten hat? Oder sieht das heute auch inzwischen ein bisschen anders aus? In der Tat sieht das heute auch ein bisschen anders aus. Bis vor kurzem noch ist Barschel durchgängig in den Medien als der vorgeführt worden, der in der berühmt-berüchtigten Ehrenwortkonferenz sein Ehrenwort gebrochen hat. Was ist damals eigentlich geschehen? Es war am 18. September 1987. Die Wahl war gelaufen und der Wahlausgang war nicht glücklich für Barschel, obwohl er nicht hätte abtreten müssen. In dieser Ehrenwort-Pressekonferenz hat Barschel mit seinem Ehrenwort bekräftigt, dass er nicht der Auftraggeber eines in seiner Staatskanzlei auf Zeit beschäftigten Journalisten gewesen ist. Er war nicht der Auftraggeber und von dessen Aktionen, diesen Untergrundaktionen, hat er erst aus dem Spiegel erfahren. Und nun sind wir also bei einem ganz, ganz entscheidenden Punkt. In der Öffentlichkeit wurde großenteils angenommen, also Barschel hat sein Ehrenwort gebrochen, also ist ihm auch alles andere zuzutrauen. Dieses Ehrenwort, und das haben meine Recherchen sehr klar ergeben, hat er nicht gebrochen, sondern er hat damit nur bekräftigt, er war nicht der Auftraggeber des Journalisten mit dem Namen Rainer Pfeiffer. Dieser Journalist Rainer Pfeiffer war ihm zu Anfang des Jahres 1987 schon auf seinen Wunsch hin, nicht Pfeiffer, sondern er wollte einen Journalisten, vom Springer Verlag vermittelt worden. Und auf die Referenz des Springer Verlages hat Barschel vertraut, weil er schon 4 Jahre vorher auch mal journalistische Aushilfe durch den Springer Verlag bekommen hatte und das handwerklich sauber und zu seiner Zufriedenheit gelöst worden war. Diesen Rainer Pfeiffer stellt er also auf Zeit in seine Presseabteilung, in der Staatskanzlei ein. Und klar ist für mich geworden im Verlaufe der Recherchen, in Gesprächen mit Dutzenden von Leuten, die die Szene und die Vorgänge genauestens kennen und beobachtet haben, Rainer Pfeiffer hat nicht etwa für Barschel gearbeitet, sondern er hat im Gegenteil gegen ihn gearbeitet und für den Oppositionskandidaten. Das ist zugegeben sehr diffizil. Pfeiffer hat nämlich diesen Oppositionskandidaten zunächst mal mit Aktionen überzogen, die hatten schon etwas ja, Infames, was also Degutantes, kaum zu, Degutantes, ja, was kaum zu steigern war. Er hat ihn angerufen mit dem Verdacht, er hätte sich AIDS-Infektion zugezogen. Pfeiffer hat eine Steueranzeige beim anonym eingereicht beim Finanzamt Lübeck des Inhalts, dass dieser Oppositionskandidat Engholm Steuern hinterzogen hätte. Und er hat außerdem den Oppositionskandidaten, der mit Barschel um das Ministerpräsidentenamt im Wettstreit lag in diesem Wahlkampf, diesen Oppositionskandidaten, eben Engholm, hat er überwachen lassen durch Detektive. So, das waren die Aktionen, von denen Barschel in seiner Ehrenwortkonferenz gesagt hat, er hätte davon nichts gewusst, er hätte davon erst aus dem Spiegel erfahren. Das hat er mit dem Ehrenwort bekräftigt und wie sich zeigte, stimmt das auch. Am Anfang kam ein sogenannter parlamentarischer Untersuchungsausschuss sehr schnell zu dem Ergebnis, Barschel sei der Auftraggeber dieses Journalisten Pfeiffer gewesen. Und das Ergebnis war nicht verwunderlich, denn so hat es im Spiegel gestanden, unter der großen Überschrift Barschels schmutzige Tricks. Als Aussage, ohne Fragezeichen, stand das zur Wahlzeit im Spiegel. Und als Vorabmeldung hat es die Wahl massiv beeinträchtigt. Also wenn man die klassische Cui Bono-Frage stellen würde, dann käme man ohne auch Kenntnis der Hintergründe zu dem Ergebnis, dass diese Pfeiffer-Affäre eigentlich Barschel massiv geschadet hat und dem Engholm massiv genutzt hat. Eindeutig. Die Cui Bono-Frage muss man immer stellen in einem Kriminalfall. Und die Antwort ist genauso, wie Sie sagen. Es hat Engholm, dem Gegenkandidaten, extrem genützt und es hat Barschel genauso extrem geschadet. Der hätte nach Einschätzung aller politisch kundigen Beobachter die Wahl niemals verloren und Engholm hätte diese Wahl niemals gewonnen, wäre es anders gewesen. Und dafür gibt es inzwischen ja längst Beweise. Diesem ersten parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der wie der Spiegel den Daumen senkte über Barschel, folgte dann sehr bald in den 90er Jahren ein zweiter Untersuchungsausschuss. Der war sehr viel gründlicher und er kam zum genau gegenteiligen Ergebnis. Er stellte nämlich fest, Barschel war nicht der Auftraggeber von Pfeiffer. Hat der Untersuchungsausschuss dann auch eine Aussage darüber treffen können, wer Herrn Pfeiffer bezahlt hat? Ja, Sie sagen es, Pfeiffer ist bezahlt worden vom SPD-Landesvorsitzenden und engen politischen und persönlichen Freund des damaligen Oppositionskandidaten Engholm. Und diese Bezahlung, die ist nächtens heimlich an der Autobahn vorgenommen worden. Zweimal 25.000 Mark sind dem Journalisten Pfeiffer und dem Beschuldiger, der Barschel Beschuldigte, von der SPD zugesteckt worden. Also als Lohn für die erfolgreiche Wahlhilfe, die Pfeiffer eben für Engholm geleistet hat. Jetzt ist Pfeiffer Barschel empfohlen worden vom Springer Verlag. Hat es irgendeine Erklärung dafür zu einem späteren Zeitpunkt gegeben, warum der Springer Verlag einen Herrn Pfeiffer, der dann das Geschäft im Grunde genommen des Gegenkandidaten und nicht seines eigentlichen Auftraggebers durchgeführt hat, sich dazu irgendwie geäußert hat? Gibt es da irgendwie Erklärungen oder Statements vom Springer Verlag? Es gab schon erklärende Darstellungen des Springer Verlages und absolut glaubhaft ist, dass Springer nicht etwa Barschel schaden oder Engholm nützen wollte mit der Überlassung von Pfeiffer. Springer selbst war noch gar nicht lange der Arbeitgeber von Pfeiffer. Springer baute damals in Hamburg so etwas wie eine Boulevardredaktion auf und hat ganz schnell Journalisten zusammengekauft, die ihm da geeignet erschienen. Pfeiffer gehörte dazu und es erwies sich dann sehr bald, dass dieses neue Boulevardblatt, das da auf dem Reißbrett entstehen sollte, gar nicht erforderlich war aus Wettbewerbsgründen. Springer war ohnehin Zeitungsherr in Hamburg und blieb es unangefochten. Also es war nicht nötig, diese Abwehrredaktion aufzubauen. Pfeiffer war entbehrlich, weil er aber einen Vertrag hatte über eine längere Laufzeit, wollte man Kosten senken und dachte, man gibt mit dem Pfeiffer jemanden weiter, den man damit von der Payroll hat oder halbwegs von der Payroll hat, nicht? Oder jedenfalls ein Teil des Gehaltes bezahlt dann eben das Land Schleswig-Holstein. Und so ist es auch vereinbart worden. Noch eine Frage zu dem zweiten Untersuchungsausschuss. Um das abzuschließen, das politische Schicksal von Engholm hat sich dann auch gewendet. Ja, das politische Schicksal von Engholm war zunächst mal ein triumphaler Aufstieg, weil wenig später nach der Wahl vom September 87 wurde neu gewählt, weil eine Pattsituation vorher entstanden war. Und dann hat Engholm die absolute Mehrheit in Schleswig-Holstein erreicht, ein Traumergebnis, das nie zu erwarten gewesen war. Allerdings ist Engholm dann auch wieder tief gefallen, als durch einen Zufall herauskam, welche heimlichen Zahlungen aus SPD-Barschaften an Pfeiffer geleistet worden sind und als der zweite Untersuchungsausschuss seine gründliche Arbeit aufnahm. Dann war klar, dass Engholm, der auch wiederum jetzt für die SPD der große Hoffnungsträger war, er war ja Ministerpräsident von Schleswig-Holstein geworden und er sollte Kanzlerkandidat seiner Partei werden und sollte also in dieser Eigenschaft Helmut Kohl als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland beerben. Nicht? Eines ist sicherlich noch ganz wichtig. Engholm war nicht von vornherein derjenige, der den Pfeiffer am Bande hatte, ja, sondern Pfeiffer hatte andere Herren. Pfeiffer hat im Übrigen auch Engholm irregeführt, wenn er sagte, Barschel sei sein Auftraggeber. Ja? Das ist etwas gewesen, was die SPD annahm, gerne annahm. Ja, wäre Pfeiffer als Solist einfach nur tätig geworden, wäre ja uninteressant gewesen für den Wahlausgang. Ja. Nur in der Annahme, dass der Pfeiffer beauftragt ist vom Ministerpräsidenten Barschel, wurde auf einmal eine politisch brisante Mischung daraus, nicht? Wurde Pfeiffer also zur wahlentscheidenden Figur. Pfeiffer und Engholm zusammen sind im Übrigen zum Spiegel marschiert und sie haben dem Spiegel auch glaubhaft gemacht, dass Barschel der Auftraggeber von Pfeiffer sei und Pfeiffer nun reumütig seinem Gewissen folgt. Nicht? Das hat der Spiegel auch angenommen. Also auch der Spiegel war zunächst gutgläubig, als er Barschel beschuldigte, Barschels schmutzige Tricks. Allerdings darf man so blauäugig als Journalist und zumal als Chefredakteur eines Spiegel nicht sein, dass man diese Beschuldigung in die Welt setzt, einzig und allein basierend auf den Bezichtigungen dieses einen, wie man damals schon wusste, zwielichtigen Journalisten. Und daran ist Augstein in tiefe Depressionen verfallen. Er hat dieses dem Chefredakteur, der damals Böhme hieß, massiv zum Vorwurf gemacht, dass er eine solche Beschuldigung eines bis dahin untadeligen Politikers in alle Öffentlichkeit, in die Welt setzt und ihn damit politisch fertig macht. Ja, gestützt auf eine so schüttere Grundlage von Fakten. Fakten waren gar nicht da. Es war nur die Aussage von Pfeiffer da, dass Barschel diese Lügen und diese Aktionen verantwortet hat. Ja. Das heißt, im Grunde genommen ist Pfeiffer ein Baustein im Zusammenhang mit der moralischen, der politischen Demontage von Barschel gewesen. Ja. Wie ging es jetzt? Pfeiffer ist im Übrigen instrumentalisiert worden. Pfeiffer hat nicht autonom nur aus sich gehandelt, ja, sondern er hatte aus der Kulisse Hilfe. Man hat ihm gewisse Informationen zugespielt, die nur diejenigen wissen, die aus dem Geheimen agieren und nur diejenigen wissen können überhaupt, die abhören und die illegitime Informationen sammeln. Nur durch solche Informationen ist Pfeiffer in der Lage gewesen, dieses Doppelspiel so wirksam zu betreiben. Jetzt haben wir also den Wahltag, wir haben eine ein politisches Desaster für Uwe Barschel. Wir haben ein moralisches Desaster, insbesondere durch die öffentliche Berichterstattung. Wie ist Barschel damit umgegangen? Wie spitzte sich jetzt dann die weiteren Ereignisse so dramatisch zu, wie wir sie dann nachher auch in der Presse verfolgen konnten? Also Barschel war nicht schuldlos. Er hat in dieser langen sogenannten Ehrenwortkonferenz vom 18. September nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt. Auf sein Ehrenwort hat er nur genommen, was er wirklich auch zutraf. Er hat allerdings dann ein Telefonat, das er geführt hatte, übernehmen lassen durch einen Vertrauten. Und in diesem Punkt hat er gelogen. Dieser Lüge ist er auch sehr, sehr schnell überführt worden. Und als er wusste, dass diese Lüge auch herauskommt, da ist er dann am 25. September zurückgetreten mit Wirkung vom 2. Oktober. Und um zunächst einmal Abstand zu gewinnen, ist er mit seiner Frau in einen Urlaub geflogen, ja, von dem niemand wusste, wohin er geht, außer denen, die alles das wissen, was man eigentlich nicht wissen kann, weil sie nämlich laufend abhören und sich illegaler Methoden bedienen. Gut, Barschel fliegt in den Süden. Nach Gran Canaria. Nach Gran Canaria. Und jetzt wird dieser Urlaub seinerseits ja unterbrochen. Er wird quasi zurückgeholt oder gelockt, wie immer, und taucht jetzt plötzlich in Genf auf. Er wird zurückgerufen in aller Form von seinem Anwalt, weil sich in Schleswig-Holstein die Dinge überschlagen haben. Es gab eine neue Beschuldigung gegen Barschel, erhoben von einem ungetreuen Kabinettsmitglied. Und dann gab es außerdem aber auch schon die erste Enthüllung, dass es frühe Kontakte der SPD zu Pfeiffer gegeben hat. Also die Ereignisse überschlugen sich derart, dass sein Anwalt es für richtig hielt, ihn aus dem Urlaub zurückzurufen. Und nun wollte er eigentlich von Gran Canaria über Madrid nach Hamburg zurückfliegen, ohne Übernachtung zwischendurch. Er änderte seinen Plan aber nach einem Anruf, den er erhielt. Und dieser Anrufer, den er in Notizen Robert Roloff nennt, dieser Anrufer bewegt ihn, nicht wie geplant über Madrid zurückzufliegen, sondern in Genf zwischenzulanden, weil dort in Genf würde er ihm, der Anrufer, von Barschel Roloff genannt, wohl wissend, dass er es ein falscher Name war, aber in der Annahme, dass er ein Beweismittel in die Hand bekommen würde, folgt Barschel dieser Weisung und diesem Rat und er fliegt nach Genf. Und er fliegt in seinen Tod. Er landet dann in einem präparierten Hotel, das ein Lieblingshotel der verschiedensten Geheimdienste war. Übrigens das Hotel, vor dem 1898, glaube ich, die Kaiserin Sissi ermordet worden ist. Das Beau Rivage in Genf wurde also sein letzter Aufenthalt. Im Zimmer 317 hat man ihn dann am nächsten Vormittag in der Badewanne bekleidet liegen gefunden. Jetzt kommt, er fliegt nach Genf und obwohl das eine Reise ist, von der sein Anrufer, mit wer da auch immer dahinter gesteckt haben mag, und nur er weiß, dass diese Reise stattfindet, wird er in Genf aber trotzdem von Journalisten am Flughafen quasi erwartet. Ja, von Beauftragten, von Journalisten, die der Stern, der Hamburger Magazin Stern, beauftragt hatte, wird er in der Tat erwartet. Der Journalist Frank Garbeli fragt ihn, spricht ihn an auf Deutsch. Barschel antwortet abweisend in einem eher schlechten Englisch. Und wimmelt die Journalisten ab. Wie sind die Journalisten da hingekommen? Woher haben sie erfahren? Das ist eine sehr interessante Frage. Sie hätten es eigentlich nicht wissen können. So wie alle Journalisten überhaupt nicht wussten, wo Barschel ist, mit seiner Ehefrau, nämlich er hat die falsche Angabe gemacht, weil er nicht gestört sein wollte, er sei nach Sizilien, würde nach Sizilien gehen. Nein, diejenigen, die alles wissen, auch das, was man nicht wissen darf, sind es gewesen, die nach meiner festen Einschätzung auch den Stern darüber informiert haben, wann Barschel wo landet und wo er zu erreichen sein würde. Und dann hat der Stern ja den Auftrag gegeben, Barschel zu interviewen. Jetzt landet Barschel in Genf, checkt in dem Hotel ein. Und jetzt, Sie haben ihn schon angesprochen, gibt es ja eine sehr ausführliche Darstellung von Viktor Ostrowski, was sich dann nach seiner Schilderung abgespielt hat in dem Hotelzimmer. Auch Ostrowski nennt ihn zwar nicht Roloff, aber er nennt ihn im Grunde genommen akustisch, phonetisch irgendwo ähnlich, einen Gesprächspartner. Was wären also nach dieser Schilderung die letzten Stunden gewesen? Ostrowski spricht von einem Killerkommando, das zunächst mal im Einzelgespräch den Versuch unternommen hat, Barschel davon abzubringen, seine Aussagen zu machen. Denn dazu wollte er ja nach Schleswig-Holstein fliegen. Er wollte vor dem Untersuchungsausschuss, den wir schon erwähnt haben, aussagen und er wollte seine Reputation wiederherstellen. Er wollte die falschen Beschuldigungen aus der Welt schaffen und er wusste eine ganze Menge. Er wusste also sehr vieles über die frühen Kontakte des Journalisten Pfeiffer zum Beispiel zur SPD Engholms. Man versuchte also nach der Darstellung Ostrowskis, ihm auszureden, dass er jetzt für seine Ehre kämpft und es sollte sein Nachteil nicht sein, wenn er das täte. An Geld sollte es nicht fehlen. Barschel hat das weggewischt, immer nach der Darstellung von Ostrowski folgend und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Mir geht es nur darum, meine Ehre wiederherzustellen. Daraufhin ist Barschel dann, der ja eine Flasche Wein bestellt hat, nach Ostrowski hat jemand, der sein Besucher nämlich, noch einen Käse mitgebracht. Und dann ist Barschel über ein Betäubungsmittel, das in den Wein geträufelt worden ist, bewusstlos gemacht worden. Und er ist Ostrowski folgend, dann später weiter vergiftet worden durch Intubierung eines Giftes durch einen Schlauch, der über die Nase Speiseröhre in den Magen geführt worden ist, vergiftet worden, bevor man ihn dann in eine Wanne gelegt hat, die nach Ostrowski mit Eis gefüllt war, was einen Schock verursacht hätte und einen Herzstillstand. Das Letztere, was in der Beschreibung von Ostrowski, kann so nicht stattgefunden haben. Dagegen sprechen die Ergebnisse der medizinischen Obduktion sehr eindeutig und die übrigen medizinischen Spuren. Aber Ostrowski ist ja auch nur einer, der das Ganze vom Hörensagen kennt. Er behauptet ja nicht, etwa dabei gewesen zu sein, sondern er kennt das aus den Schilderungen seiner Agentenkollegen, von denen man auch nicht sehr klar weiß, ob ihm das einer erzählt hat, der selber dabei war, oder einer erzählt hat, der es wiederum von den unmittelbar Beteiligten gehört hat. Das erfährt man bei Ostrowski so genau nicht. Immerhin ist die Aussage von Ostrowski, ganz abgesehen davon, dass die Schilderung einem die Nackenhaare zu Berge steigen lässt, sie ist doch in vielen Punkten so sehr im Einklang mit den objektiv festgestellten Resultaten der medizinischen und toxikologischen Untersuchungen, dass Ostrowski zumindest ein wichtiger Zeuge gewesen wäre. Das toxikologische Gutachten, das würde ich gerne noch mal ganz kurz ansprechen, weil das ja nun jetzt nichts vom Hörensagen ist, sondern das toxikologische Gutachten aus der Schweiz liegt vor. Was sind denn da die Ergebnisse? Zu welchem Resultat kommt der Gerichtsmediziner, der Uwe Barschel da untersucht hat? Ja, Dieses erste Gutachten des Gerichtschemikers Staub in Genf hat sehr klare Resultate gehabt. Nämlich, dass es vier Substanzen waren, hauptsächlich, die zum Tode von Barschel geführt haben. Also eindeutig, Barschel ist an Vergiftung gestorben. Das war sehr klar. Und die Interpretation dieser verschiedenen Gifte und die Analysen der Konzentration dieser Gifte in den Körperflüssigkeiten, Mageninhalt, Blut und Urin. Diese Interpretation ist geleistet worden von einem Toxikologen, der ja, von Weltruf, der war der Gerichtschemiker, Professor an der Zürcher Universität, Hans Brandenberger, und er hat sehr klar festgestellt, dass Barschel nach Einnahme von drei Giften zunächst bewusstlos geworden sein muss und nach beträchtlicher zeitlicher Verzögerung erst ist Barschel dann das eigentlich tödliche Gift zugeführt worden. Als er schon bewusstlos war. Er muss bewusstlos gewesen sein, kann also das tödliche Gift gar nicht mehr durch eigenen Entschluss und in eigener Aktion zu sich genommen haben. Und das wiederum heißt sehr klar, Barschel ist vergiftet worden, sprich, er ist ermordet worden. Wenn das toxikologische Gutachten aus der Schweiz eine solche deutliche Sprache spricht, ist man ja dann doch etwas überrascht, wie jetzt mit diesem Gutachten umgegangen wurde oder eigentlich wie damit nicht umgegangen wurde. In der Tat. Das, was an Ermittlungen passiert ist, ist eine Sache. Die viel bemerkenswertere Sache ist noch, das, was an Ermittlungen nicht passiert ist oder das, was an Ermittlungsergebnissen erzielt worden ist, aber nie veröffentlicht worden ist. Das macht diese Geschichte ungeheuer komplex und schwierig. Und man muss eindeutig sagen, die Ermittlungen von Genf sind mit einer solchen Schlampigkeit geführt worden, dass dahinter schon eine Regie erkennbar wird. Das ist nicht zweifelhaft gewesen für den Mainzer Toxikologen Armand Mergen, Professor in Mainz, sehr angesehener Kriminologe, der selber dann sofort nach Genf gefahren ist und am Ort seine Untersuchungen und seine Recherchen gemacht hat. Und er sagte, das kann nicht sein, so viel Schlampigkeit gibt es überhaupt nicht. Zum Beispiel hat es keine Messungen der Temperatur des Leichnams gegeben. Die Wassertemperatur ist nicht festgestellt worden. Beides hätte schon einen sehr eindeutigen Schluss auf den Todeszeitpunkt zugelassen. Da das unterblieben ist, kann man von daher kaum eine Projektion überhaupt in dieser Frage finden. Es sind dann Fotos gemacht worden, die aber allesamt nichts geworden sind. Das widerspricht dem kleinen Einmaleins der Kriminalisten. Ein Tatort wird immer erst freigegeben, wenn sich herausgestellt hat, dass die Filme auch eindeutig klar im Ergebnis vorliegen. Und nun ja, es gab viele, viele andere Unterlassungen mehr und es gab auch das, nämlich dass Untersuchungsergebnisse, die erzielt worden sind, einfach vertuscht worden sind. Es verschwand zum Beispiel das Weckbuch, in das eingetragen war, dass Barschel am Sonntag, dem 11. Oktober 1987, morgens um 7 Uhr geweckt werden wollte. Das Weckbuch mit diesem Eintrag ist verschwunden. Gleichwohl ist klipp und klar nachgewiesen worden später, dass es diesen Weckauftrag und den Eintrag gegeben hat. Nur, das ist einfach verschwunden. Die Untersuchungen, wie sie der Bruder Eike Barschel angestellt hat in Genf, haben dazu geführt, dass er manchmal um sein Leben fürchtete. Also es sollten keine Ergebnisse erzielt werden. Ja, und trotzdem muss man sagen, Behörden sind keine Monolithe. Es gibt in dieser Behörde immer solche, die denen es um die Wahrheit geht. Und es gab eben leider andere, denen es um das Gegenteil, nämlich um die Vertuschung der Wahrheit ging. Jetzt gibt es ja ein Foto von Uwe Barschel, das durch die Weltpresse geht, was fotografiert wird und was ihn mit dem Gesicht nach oben aus der in der Badewanne liegend zeigt. Wenn man sich jetzt das Bild von ihm als Toten ansieht, wundert man sich eigentlich, wie wenig diese beiden Fotos, dieses weltberühmte Badewannenfotos und das wirkliche, ich sage jetzt mal Obduktionsfoto, wie wenig diese Bilder übereinstimmen. Über das Foto Barschel in der Badewanne, erstmals erschienen im Stern am Donnerstag, nachdem am Sonntag ja der Leichnam aufgefunden worden war. Über dieses Foto kann man sich in verschiedener Hinsicht nur sehr wundern. In der Tat, einmal zeigt dieses Foto kaum Spuren von Verletzungen, die allerdings auf einem anderen Foto, das ich zum ersten Mal in dem Buch in Farbe veröffentliche, unübersehbar sind. Da gibt es also viele Spuren von Verletzungen, die im Einzelnen beschrieben werden. An der Stirn, Hämatome, leichte Risse, auch Spuren, die von dem Einführen in der Nase. Des Schlauches in die Nase herrühren, in der Tat. Und wenn man diese beiden Bilder vergleicht, dann fragt man sich, wie kann das angehen? Im Übrigen fragt man sich ja auch, wieso hat sich Barschel eigentlich so dekorativ in die Badewanne gelegt, so mit dem Kopf auf den Arm, der von einem Handtuch umwickelt ist, gestützt. Das ist recht zeitschriftengerecht und bildfotogerecht, wie man meint, in Szene gesetzt. Sollte das ein Toter vor seinem freiwilligen Sterben gemacht haben? Also es ist schon abwegig. Da waren andere am Werke, die das bewerkstelligt haben. Das Zimmermädchen, das ihn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gefunden hat, beschreibt ja eine ganz andere Position. Ganz anders, nämlich mit dem Kopf nach unten im Wasser hätte sie den ihr unbekannten Toten gefunden. Und dafür spricht zum Beispiel auch sehr klar, dass Barschels Haare nass waren. Auch auf diesem Foto, dem berühmt gewordenen, das die Titelseite des Stern dann gefüllt hat. Diese Aussage des Zimmermädchens, die sie gemacht hat, ist denkwürdigerweise niemals mehr verfolgt worden. Also Bernadette Rico hieß das Zimmermädchen, die hat sich illegal in der Schweiz aufgehalten, hatte keine Arbeitsgenehmigung jedenfalls und hatte deshalb Scheu, sich den Schweizer Behörden mitzuteilen. Sie rief deshalb in Deutschland an und dort in Hannover, die Kripo, hat dann auch Lübeck verständigt und dann war Schweigen im Walde, keine Resonanz. Dabei ist das natürlich von allerhöchstem Interesse, wenn man an der Aufklärung eines Mordfalles interessiert ist. Man hat eigentlich fast den Eindruck, gibt es denn dafür Hinweise, dass auch in der Schweiz im Grunde genommen so etwas wie eine Sprachregelung über den Fall Barschel vorgegeben oder definiert wurde? Tatsächlich, und dafür ist der Beleg schnell gefunden. Ich zitiere die Basler Zeitung, die am 15. Oktober 1987, wohlgemerkt am 11. ist der Leichnam gefunden worden, am 15. Oktober 1987 heißt es in der Basler Zeitung, ich zitiere, nach sehr zuverlässigen Informationen, welche die BATS bekam, haben die politischen und die Justizbehörden von gewichtiger deutscher Seite und über mehrere Kanäle den Wunsch übermittelt bekommen, dass es in aller Interesse wäre, wenn man diesen Fall als Selbstmord einstufen könnte. Zitat Ende. Und dieser Sachverhalt ist dann in einer Schweizer Zeitung veröffentlicht worden? Ist in einer Schweizer Zeitung veröffentlicht worden und im Übrigen war Schweigen im Walde, im Blätterwalde. In der Schweiz und auch in Deutschland, obwohl es damals kein wichtigeres Thema gab. Als den Fall Barschel, den Todesfall Barschel, der aber als Selbstmord dargestellt werden sollte. Und denkwürdigerweise hat sich das Gros der Medien nur allzu gern offenbar gefügt. und hat diese Version in die Welt trompetet. Sie haben jetzt sehr kritisch die Ermittlungsarbeit in der Schweiz angesprochen. Gibt es da eigentlich überhaupt nur Negatives zu sagen oder gibt es da auch andere Personen, die durchaus dazu beigetragen haben, Licht ins Dunkel zu bringen? Also noch viel kritischer als die Arbeit in der Schweiz, die Ermittlungsarbeit, muss man die Ermittlungsarbeit in Deutschland sehen. Denn die hat nach mit großem Aplomb erfolgten Anfang auf einmal überhaupt nicht mehr stattgefunden. Sondern dann hat in Deutschland der Staatsanwalt gesagt, man müsste die schweizerische Souveränität achten und dürfe von deutscher Seite überhaupt nicht ermitteln. Nachgewiesenermaßen Unsinn. Und in der Schweiz hat die Ehre der Schweizer Justiz in der Tat einen Mann gerettet, der damals in Genf Generalstaatsanwalt war, Bernard Bertossa. Der hat darauf gedrungen, dass die Akten nicht einfach mit dem Vermerk Selbstmord geschlossen werden, sondern dass kräftig weiter ermittelt wird. Und er hat noch viele Jahre weiter ermittelt. Und heute sagt er noch, das hat er der Süddeutschen Zeitung unlängst erklärt, er hat nie an die Version Selbstmord geglaubt, sondern war immer von Mord überzeugt. Wie ist denn Lübeck und die Staatsanwaltschaft in Lübeck mit diesem Fall umgegangen? An sich, wenn man so die einzelnen Puzzlesteine zusammenträgt, hätte man da ja eigentlich noch im selben Monat ein Ermittlungsverfahren in Sachen oder wegen Mordes oder Verdacht auf Mordes eröffnen müssen. Ist denn da was passiert? Das ist in der Tat eröffnet worden, aber der damals leitende Staatsanwalt ist auf eine Weise terrorisiert worden, der ist fast reif für die Klapsmühle terrorisiert worden und hat nur nach langer, langer Krankheit und ist er wieder genesen, musste dann aber in den Ruhestand und der Nachfolger war eben so politisch willfährig, dass von Ermittlungen von deutscher Seite überhaupt nicht mehr die Rede sein konnte. Er hat also gar nichts getan. Mit dieser Begründung, die ich eben nannte, man müsse die schweizerische Souveränität respektieren. Unsinn. Dann schließlich Ende 1994 wurden auf einmal diese Ermittlungen unter dem Aktenzeichen, das ja längst bestand, dann doch aufgenommen, sehr zur Freude von Bernard Bertossa in Genf. Und dann haben die Deutschen in der Tat noch erstaunliche Ergebnisse erzielt. Ja, sie haben die Beweise, die kriminologischen, kriminalistischen Beweise geführt, dass auf Warschel in Genf Gewalt angewendet worden ist. Und also haben die Spuren von Mord zusammengetragen und zu einem Mosaik zusammengefügt, sodass kein Zweifel bleiben konnte, dass Warschel ermordet worden ist. Den Tatort so spät zum Leben gebracht zu haben, zum Reden gebracht haben, ist eine kriminalistische Meisterleistung. Nur auf die konnten die Kriminalisten denn doch nie so richtig stolz sein, weil ihre Ergebnisse wirkungslos in den Akten verschwanden. Wie muss man sich das vorstellen? Also wenn eine Staatsanwaltschaft ermittelt in den Recherchen zu ganz konkreten Verdachtsmomenten kommt, diese feststellt, da muss es doch irgendwie weitergehen. Das ist der gesunde Menschenverstand, der das gebietet. Leider ist es in der Wahrheit nicht so. Staatsanwälte können von der Politik jederzeit ausgebremst werden und das passiert in Deutschland immer wieder. Je brisanter ein Fall, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Staatsanwälte nicht frei ermitteln können. Staatsanwälte sind so wie zu obrigkeitsstaatlichen Zeiten weisungsgebunden. So. Und sie haben kein Recht, sich gegen solche Weisungen und seien sie noch so illegitim und illegal zur Wehr zu setzen. Das ist eine Lücke in unserem Rechtsstaat, die dringend geschlossen werden müsste, die aber nicht geschlossen wird. Und das ist wiederum kein Zufall, denn die Politik möchte den Zugriff auf die Justiz, diesen illegitimen Zugriff auf die Justiz jederzeit behalten. Und die erfolgt über den jeweiligen Generalstaatsanwalt? Die erfolgt über den Generalstaatsanwalt, der ein politischer Beamter ist und entsprechend willfährig, weil er jederzeit ohne Angabe von Gründen abberufen werden kann. Das heißt also, das Faktum ist, dass auch 20 Jahre nach diesen Ereignissen und trotz der Schweizer Recherchen, trotz der späteren deutschen Recherchen, im Grunde genommen juristisch immer noch nichts passiert ist und obwohl auch nichts passieren wird, oder? Das möchte ich so nicht sagen. Einmal, weil ich geborener Optimist bin, aber auch, weil ich die Zeichen sehe, die auf Wiederaufnahme des Verfahrens drängen. Der Bernhard Bertossa beispielsweise aus der Schweiz ermuntert die Deutschen sehr nachdrücklich, die Ermittlungen wieder aufzunehmen und man könne Ergebnisse erzielen. Für die Wahrheit ist es nie zu spät, sagt er, und er denke, er hat recht damit. Nun hat aber auch der Ermittler in Lübeck, das war nicht mehr der phlegmatische, der sich auf Schweizer Souveränität zurückgezogen hat, sondern es war ein tatkräftiger, neuer, leitender Oberstaatsanwalt als Chef der Behörde in Lübeck. Der hat diese Ermittlungen tatkräftig vorangetrieben. Er musste sie dann allerdings auf politischen Druck 1998 wieder einstellen, ohne dass ein Ergebnis mitgeteilt werden durfte. Auch die Ergebnisse, die längst erbracht worden sind, durften in dieser Klarheit nicht mitgeteilt werden, sondern es sollte immer so ein Türspalt breit offen bleiben für die Version, es könnte ja Selbstmord gewesen sein. Aber zwischen 98 und 10 Jahre später, 11 Jahre später, da ist nichts passiert? Es ist nichts passiert, außer dass mein Buch erschienen ist im Jahre 2006. Und das hat einigen Wirbel ausgelöst, hat insbesondere Unruhe geschaffen unter den Politikern, nicht nur unter denen in Schleswig-Holstein, sondern auch unter denen in Bonn. Und es nahte dann der 20. Todestag mit dem Oktober des Jahres 2007. Und solche Daten pflegen dann die Blätterwälder und die Sender und Verlage in heftigen Aufruhr zu versetzen, umso mehr, als mit meinem Buch Belege dafür vorgelegt worden sind, die eindeutig sind, nämlich die auf Mord deuten. Und demzufolge haben sich also viele Sender und viele Verlage um ihren Beitrag bemüht. Im Übrigen erschien dann auch die Ankündigung eines Buches, das nicht der Doppelmord an Uwe Barschel heißen sollte, sondern der Mord an Uwe Barschel. Und Autor dieses Buches ist kein anderer als der leitende Oberstaatsanwalt von Lübeck, nämlich Heinrich Wille. Pech nur, dass Heinrich Wille dieses Buch nicht veröffentlichen durfte, dass es ihm von dem politischen Beamten, dem Generalstaatsanwalt in Schleswig, nämlich verboten worden ist. Immerhin hat Heinrich Wille aus seinem Buch doch bemerkenswerte Kernaussagen veröffentlicht, öffentlich gemacht in Interviews. Er musste sich natürlich an das Verbot halten, aber er war nicht der Mann, der sich den Mund ganz und gar verbieten ließ, und deshalb hat er in Interviews auch Rede und Antwort gestanden. Und in diesen Interviews bestätigt er alle wichtigen Aussagen meines Buches. Und schade, dass sein Buch noch nicht veröffentlicht worden ist, aber da ist vielleicht noch nicht alles zu spät. Vielleicht gibt es die Möglichkeit ja schließlich doch, dass auch Heinrich Wille sein Buch veröffentlichen darf. Jetzt haben Sie mit Ihrer Publikation im Grunde genommen, ja, ich sage mal, eine Bombe gezündet. Wie sind denn die großen Medien, das vielleicht zum Abschluss, wie sind die großen Medien damit umgegangen? Hat es eine Revision des Bildes, das man 20 Jahre lang betrieben hat, im Hinblick auf die Person Barschel gegeben? Oder ist diese Revision ausgeblieben? Zum Echo, das das Buch gefunden hat, gehört die bemerkenswerte Diskrepanz, dass es die Leser in einem unglaublichen Maße betroffen macht und angeht und sie in allen möglichen Reaktionen auf Verlag und Autor zukommen. Und es gibt außerdem eine Vielzahl von Besprechungen des Buches, sehr positive darunter, allerdings nur bei sogenannten konzernfreien Zeitungen, Zeitschriften, Medien. Die großen überregionalen Tageszeitungen wie FAZ, Welt, Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine oder auch Handelsblatt, Blätter, bei denen ich ja auch zum Teil gewesen bin, die verschweigen dieses Buch oder beschweigen es systematisch, wie selbstverständlich auch der Spiegel, wie auch der Stern. Obwohl Herr Stefan Aust es kennt. Stefan Ost kennt das Buch und schätzt es sehr. Er hat der Witwe Freier Barschel gegenüber gesagt, das Einzige, was er an dem Buch nicht mag, ist, dass er es nicht selbst geschrieben hat. Aber zu einer Rezension oder zum Spiegelgespräch mit Ihnen hat es nicht gereicht? Offenbar nicht. Er hat dieses Spiegelgespräch, nachdem er das Buch am Anfang mit roten Ohren, wie ich höre, gelesen hat, hat er es sehr gelobt und er hat angekündigt, einer Verlagsangestellten gegenüber, er würde das Spiegelgespräch mit mir gerne führen über das Buch. Nun ja, er hat sich dann anders beraten und hat das Buch lieber beschwiegen. Obwohl die Spiegelleser natürlich hochgradig daran interessiert sind. Herr Bentsch, ganz herzlichen Dank. Sie haben als Verfasser des Buches Der Doppelmord an Uwe Barschel sowohl eine interessante Publikation als auch inzwischen ein interessantes Hörbuch zu demselben Thema auf den Markt gebracht. Wer also da Interesse hat, einfach all die Dinge nochmal im Detail nachzulesen oder auch nachzuhören, der sei herzlich eingeladen, sich das anzusehen und anzuhören. Mir bleibt Ihnen ganz herzlich zu danken. Ich danke Ihnen. Thank you.